B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jatschik und folgenden Themen. Erstaunt, russische Reaktionen auf das BP-Personalkarussell. Verärgert, Polen üben zunehmend Kritik am Afghanistan-Einsatz. Verschärft, Sinti und Roma im Visier französischer Behörden. Merkwürdig, Ceausescu-Revival in Rumänien wirft Fragen auf. Brisant, Spionageskandal in Tschechien sorgt für Aufregung. Sowie schließlich, entspannt, lettisch-russische Beziehungen werden besser. Nein, der Mann wird nicht verbannt, auch wenn er nach Russland gehen muss. Nicht der Gulag erwartet den ehemaligen BP-Chef, obwohl manche meinen, genau den hätte er verdient. Nein, der Wechsel an die Spitze des britisch-russischen Ölkonsortiums TNK-BP bedeutet für Tony Howard finanziell sogar einen Aufstieg. In Russland ist der Mann jedenfalls willkommen. Skeptisch indes sind die Russen über den neuen BP-Chef in den USA. Und sie scheinen ihre Gründe zu haben. Stefan Lag über Moskauer Reaktionen auf das Personalkarussell von BP. Der Personalwechsel an der Spitze des Ölkonzerns BP hat in Russland für zahlreiche Spekulationen gesorgt. Dabei geht es zunächst einmal um die Frage, welche Auswirkungen die Ernennung von US-Manager Dudley zum neuen Konzernchef haben könnte. Dudley ist in Russland kein Unbekannter. Von 2003 bis 2008 leitete er das britisch-russische Gemeinschaftsunternehmen TNK-BP. Der Konzern ist einer der größten Ölförderer des Landes. Seine Zusammenarbeit mit den vier russischen Anteilseignern, den Milliardären Friedmann, Wechselberg, Khan, Blavatnik, war gegen Ende von heftigen Auseinandersetzungen überschattet. Die russische Seite warf Dudley vor, das Unternehmen britischen Interessen unterzuordnen. Der Konflikt wurde mit äußerster Härte ausgetragen. Unter Beteiligung des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB wurden Geschäftsräume durchsucht, auch gab es Probleme mit der Verlängerung von Arbeitsvisa. Am Ende musste Dudley seinen Hut nehmen, drei unabhängige Direktoren wurden eingesetzt. Daher wurde in russischen Medien die Frage aufgeworfen, ob sich Dudley nun für seine unerfreuliche Zeit in Moskau rächen könnte. Doch dies wird mehrheitlich als unwahrscheinlich betrachtet. TNK-BP-Anteilseigner Khan begrüßte die Berufung Dudleys zum Konzernchef. Es habe zwar einige Spannungen gegeben, aber diese seien niemals persönlicher Natur gewesen. Der stellvertretende Premierminister Igor Sechin hob hervor, man habe gute Beziehungen während Dudleys Zeit in Russland entwickelt. Er sei ein Kenner des russischen Marktes. Allem Anschein nach ist man in Moskau bemüht, gut Wetter beim neuen Konzernchef zu machen. Schließlich gab es bereits Spekulationen, BP könne seinen Anteil an dem Gemeinschaftsunternehmen TNK-BP zurückziehen, um so einen Teil der entstandenen Kosten der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko zu begleichen. Andererseits arbeitet das russisch-britische Unternehmen profitabel. Der Reingewinn betrug im ersten Halbjahr dieses Jahres 2,4 Milliarden US-Dollar. Die Berufung des bisherigen BP-Chefs Hayward zu einem der Direktoren von TNK-BP wurde größtenteils nicht als Abschiebung nach Sibirien kommentiert. Der geschäftsführende Direktor Khan nannte Hayward einen hochqualifizierten Spezialisten, der ungünstigen Umständen zum Opfer gefallen sei. So richtig begeistert waren in Polen nicht wirklich alle über den Militäreinsatz ihres Landes in Afghanistan. Aber den USA zuliebe zockt man dann doch mit. Nach der jüngsten Dokumentenveröffentlichung im Internet erscheint der Krieg am Hindukusch auch manchem der früheren Befürworter in einem doch etwas anderem Licht. Dudka Kaczmierczak über die Hintergründe der polnischen Skepsis. Afghanistan streng öffentlich, titelte diese Woche die polnische Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Auf der Titelseite von Polska hieß es Afghanistan wie Vietnam. Die Weitergabe der Dokumente durch amerikanische Offiziere zeige, dass selbst die Amerikaner keine Lust mehr auf diesen Krieg hätten, schreibt das Blatt. Und für die konservativ-liberale Jeneni Gazeta Prawna ist der WikiLeaks-Skandal ein Beleg für die zunehmende Unzuverlässigkeit des verbündeten USA. Auch General Roman Polko, der ehemalige Chef einer polnischen Spezialeinheit, äußert sich kritisch. Wir müssen hinterfragen, ob die USA und die NATO imstande sind, diese Mission fortzusetzen. Die Amerikaner konzentrieren sich seit 5 Jahren auf den Irak. Deshalb gibt es in Afghanistan heute mehr Terroristen als früher. Und wir kommen damit überhaupt nicht zurecht. Die europäischen Truppen sind passiv. Sie schließen sich in ihren Basen ein, auch wenn sie wissen, wo sich die Taliban aufhalten. Und jetzt sickern auch noch geheime Informationen durch. Das alles ermutigt diejenigen, die die Soldaten der Allianz loswerden wollen. Dass im Internet die Namen polnischer Soldaten und sensibler sensible militärstrategische Informationen problemlos abgerufen werden können, beunruhigt einerseits die polnische Regierung. Andererseits dürfte der Koalition der Skandal nicht ganz ungelegen kommen. Im Präsidentschaftswahlkampf hatten Politiker der regierenden Bürgerplattform nämlich vehement einen Abzug polnischer Soldaten aus Afghanistan bis spätestens 2012 gefordert. Verteidigungsminister Bogdan Klich: Diese undichten Stellen zeigen das brutale Gesicht des Krieges. Das ist ein Imageproblem und bestimmt wird dies die Debatte über die Zukunft der Afghanistan-Mission in den USA und in anderen Ländern beeinflussen. Vielleicht führt es dazu, dass diese Mission früher beendet wird, als es geplant war. Polen, der einst so treue Verbündete Amerikas, geht mehr und mehr auf Distanz zu den Vereinigten Staaten. Es gab zu viele Enttäuschungen in den vergangenen Monaten. Die Abkehr vom geplanten Raketenschutzschild in Osteuropa, Obamas Abwesenheit am 70. Jahrestag des Kriegsbeginns in Danzig und die bis heute unverändert strengen Visabestimmungen für Polen, die nach Amerika einreisen wollen. Das alles belastet die bilateralen Beziehungen. Die aktuelle WikiLeaks-Affäre trägt sicher nicht dazu bei, das Verhältnis zu verbessern. Willkommen sind sie eigentlich selten. Sinti und Roma haben seit Jahrhunderten einen schweren Stand. Dabei ist die Kritik am fahrenden Volk nicht immer und überall berechtigt. Für Scharfmacher, ob in Politik oder Gesellschaft, sind Sinti und Roma indes genau der Teil der Gesellschaft, an dem man unbedingt ein Exempel statuieren möchte. Warum sollte es in Frankreich anders sein? Johannes Suro über Nicolas Sarkozy und seine Kampfansage an Sinti und Roma. Staatspräsident Sarkozy, sein Regierungschef Fillon und 5 Minister brauchten am Mittwochabend 90 Minuten, um sich auf ein Aktionspaket zu einigen. Von den geschätzt 600 illegalen Wohnwagenplätzen in Frankreich sollen bis Herbst die Hälfte von der Polizei geräumt werden. Innenminister Brice Hortefeux nahm sich nur knapp 2 Minuten Zeit, um auf den Treppen des Élysée-Palastes die Schritte zu erläutern. Sie sollte nicht eine ganze Gemeinschaft anprangern, sagte der Innenminister, um dann zu ergänzen: Nous allons affecter 10 inspecteurs du fisc. Wir werden 10 Steuerfahnder einsetzen. Sie sollen das Einkommen der Bewohner dieser wilden und illegalen Lagerplätze überprüfen. Denn es ist in der Tat so, dass sich viele unserer Landsleute zu Recht Fragen stellen, wenn sie sehen, welch schwere Autos zum Teil die Wohnwagen ziehen. Roma, die die öffentliche Ordnung stören oder betrügen, sollen nach Bulgarien oder Rumänien abgeschoben werden. Um das besser zu organisieren, soll es einen Austausch von Polizisten aus Rumänien und Bulgarien mit französischen Beamten geben. In seinem Wahlkampf 2007 hatte Nicolas Sarkozy die innere Sicherheit zu einem zentralen Thema gemacht. Auch beim Treffen am Mittwochabend, so werfen es ihm die Sprecher der Roma vor, standen pauschale Strafmaßnahmen im Vordergrund. 400.000 Menschen gibt es in Frankreich, die im Behördenjargon fahrende Leute genannt werden. Eine sehr große Mehrheit allerdings hat die französische Staatsangehörigkeit. Alice Januel beispielsweise vertritt die katholischen Fahrenden. Sie verweist auf Unruhen vor 2 Wochen in der Bretagne, wo nach dem Tod eines jungen Autofahrers durch Polizeikugeln eine Wache angegriffen worden war. Januel sagt, sie habe danach direkt an Sarkozy geschrieben und um ein Treffen gebeten. Polizeimaßnahmen führen doch nicht zum Ziel. Man müsste nach den Ursachen suchen. Zurzeit lehnen sich unsere Jugendlichen auf, weil sie sich als Untermenschen fühlen. Weil sie sich diskriminiert fühlen und weil sie sehen, dass Gesetze, die zugunsten ihrer Gemeinschaft verabschiedet sind, nicht eingehalten werden. So hätte in den vergangenen 10 Jahren jede größere Gemeinde eigentlich einen Rastplatz für die Gespanne der Fahrenden einrichten müssen. Kaum etwas ist geschehen und deshalb bleibt den Familien häufig nichts anderes übrig, als wild zu parken. Diese Lager sollen jetzt von der Polizei aufgelöst werden. Henri Braun ist Anwalt der Verbände der Fahrenden. Wir haben den Eindruck, dass hier in Frankreich eine Rassenpolitik Raum bekommt, die sich gegen die Zigeuner richtet. Unsere Vertreter werden gerichtlich gegen die Aufstachelung zum Rassenhass vorgehen, wenn es sein muss, auch gegen die höchste staatliche Autorität. Alle Menschenrechtsorganisationen haben die Regierung verurteilt. Auch sie werfen dem Élysée vor, alte rassistische Vorurteile neu zu verpacken. Und die Organisationen der Fahrenden und Roma, die sprechen glatt von einer Kriegserklärung. Die Bilder gingen damals um die Welt. Nicolae Ceaușescu und seine Frau Elena wurden öffentlich hingerichtet. Ein kurzer Prozess in der Hitze der Revolution. Eine ordentliche Bestattung hatte es nicht gegeben. Vor rund einer Woche wurden nun die mutmaßlichen Leichen des Ex-Diktators und seiner Gattin exhumiert. Die noch lebenden Angehörigen wollen ein für allemal sicher gehen, dass es sich hier tatsächlich um die sterblichen Überreste der Ceausescus handelt. Wenn ja, dann wollen sie das Paar andernorts würdig bestatten. Seitdem diskutiert das Land wieder aufgeregt über die Jahre vor 1989. Eine aktuelle Umfrage kommt zu dem alarmierenden Ergebnis, dass 41% der Rumänen Ceausescu liebend gern wieder zum Präsidenten wählen würden, wenn er noch leben würde. Ralf Borchardt über ein merkwürdiges Revival in Rumänien. Wer sich auf Bukarests Straßen umhört, bekommt zurzeit besonders viel Wut zu spüren. Wut auf die jetzige Regierung. Sie haben mich gefeuert, schimpft diese Frau. Mögen diese Schufte in der Hölle verbrennen. Sie war Putzfrau im Ceausescu-Palast, dem monumentalen, in der Diktatur erbauten Gebäude, in dem heute das Parlament untergebracht ist, und ist nun Opfer des Sparprogramms der Regierung. Zusammen mit einer anderen Passantin schimpft sie: Früher hat ein Stück Kuchen 1,50 € gekostet, eine Limonade die Hälfte, ein Ei noch weniger. Heute kostet alles 10-mal so viel. Früher, das war vor 1989, unter Nicolae Ceausescu. Seit die mutmaßlichen Leichen des Ex-Diktators und seiner Frau Elena exhumiert wurden, diskutiert Rumänien noch erhitzter als sonst die Vergangenheit. Mircea Oprahn, ein Schwiegersohn der Ceausescus, tritt ständig im Fernsehen auf. Wir wollen endlich Gewissheit, dass sie es sind, die in den Särgen liegen. Nicht nur, weil es unsere Eltern und Schwiegereltern sind, sondern weil sie schließlich etwas bedeuten für die Geschichte dieses Landes. Die Öffnung der Gräber ist ein Politikum, denn die genauen Umstände der Hinrichtung und Bestattung des Diktatoren-Ehepaars wurden nie endgültig geklärt. Gewissheit, ob tatsächlich die Ceausescus in den einfachen Gräbern auf dem Bukarester Genscher-Friedhof liegen, wird es erst in einigen Wochen geben, erklärt der Gerichtsmediziner Dan Dermenciu. Die Qualität der entnommenen DNA-Proben hängt von den genauen Eigenschaften des Bodens ab, etwa vom Säuregehalt. Auch Feuchtigkeit kann die DNA verschlechtert haben, sodass sie nur schwer zu entziffern ist. Ein renommiertes Meinungsforschungsinstitut hat gerade erstaunliche Umfrageergebnisse veröffentlicht. 71% der Rumänen sagen, Ceausescu habe seine Todesumstände nicht verdient. 63% der Rumänen glauben, sie hätten unter Ceausescu besser gelebt. Und 41% geben an, sie würden Ceausescu heute zum Präsidenten wählen. Und das, obwohl der rumänische Diktator als besonders skrupellos galt, obwohl die Rumänen in der Diktatur tagelang für einfachste Grundnahrungsmittel Schlange stehen mussten, obwohl Wohnungen im Winter oft auf gerade mal 12 Grad geheizt wurden und Ceausescu die Bevölkerung für den Bau seines größenwahnsinnigen Palastes zusätzlich leiden ließ. Ein Grund für die Ceausescu-Nostalgie ist sicher die aktuelle Wirtschaftskrise. Nach Jahren des Wachstums ist Rumänien auf Notkredite des Internationalen Währungsfonds angewiesen. Die Regierung unter Ministerpräsident Emil Boc musste Gehälter im öffentlichen Dienst um 25% kürzen und die Mehrwertsteuer auf 24% erhöhen. Gut möglich, dass die Regierung am Ende einer neuen Grabstätte der Ceausescus zustimmen muss und dort eine Art neuer Wallfahrtsort entsteht. Wir werden ein anderes, würdiges Grab für sie finden, sagt Schwiegersohn Mircea Oprahn. Wir werden sie nicht mehr getrennt, sondern gemeinsam bestatten, so wie es christlicher Brauch ist. Die Zeiten des Kalten Krieges sind zwar längst vorbei, allein die Geheimdienste scheinen davon nicht wirklich etwas wissen zu wollen. Freilich agieren sie im Auftrag ihrer jeweiligen Regierung, aber das ist streng geheim. Manchmal fliegen die Herren im Schlapphut aber auf, so wie vor kurzem in den USA oder jetzt in Tschechien. Der Agent in Prag soll enge Kontakte mit einer Sekretärin der tschechischen Armee gepflegt haben. 3 ranghohe Offiziere mussten deshalb ihren Hut nehmen. Einer von ihnen arbeitete im NATO-Militärausschuss. Gerwald Hertha über eine Spionageaffäre, von der auf Sparflamme gesetzte tschechische Geheimdienst indirekt sogar profitieren könnte. Kein Kommentar. Weder Vertreter der tschechischen Regierung noch Mitarbeiter der Geheimdienste nehmen zur Spionageaffäre Stellung. Allerdings lassen die 3 Generäle im Ruhestand erkennen, dass sie tatsächlich wegen dieser Angelegenheit den Dienst quittieren mussten. Offiziell geschah dies auf ihren eigenen Wunsch, ein recht übliches Verfahren, das auch dazu dient, Pensionsansprüche zu erhalten. Diese Bezüge dürften nicht ganz unerheblich sein, denn die 3 altgedienten Offiziere hatten hochrangige Posten bekleidet. Josef Sedlák hatte die Tschechische Republik im NATO-Militärausschuss vertreten, also an höchster Stelle im Brüsseler Hauptquartier der Allianz. František Rabal war immerhin als Verbindungsoffizier im Präsidialamt der Prager Burg tätig. Und selbst Josef Brox, dem stellvertretenden Leiter des tschechischen Generalstabs, blieb keine andere Wahl als zu gehen. Alles wegen der Liaison einer Armeesekretärin im Majorsrang mit einem Psychologen, der angeblich Spion des russischen Geheimdienstes war. Bevor sich der Verdächtige absetzte, offenbar in Richtung Moskau, hatte er in der tschechischen Gefängnisverwaltung gearbeitet. Angeblich war er 5 Jahre lang vom tschechischen Geheimdienst beschattet worden. Das spricht nicht gerade für die Weitergabe wertvoller Informationen an seine russischen Arbeitgeber. Auch aus Sicht von Jiří Šedivý, dem früheren Chef des tschechischen Generalstabs, bleibt da so einiges im Dunkeln. Diese Affäre wirft natürlich eine Reihe von brisanten Fragen auf, die es zu beantworten gilt. Erstens, wussten die Generäle, dass sie ausspioniert wurden? Zweitens, sind tatsächlich vertrauliche Informationen nach außen gelangt? Und drittens, haben sie sich strafbare Handlungen schuldig gemacht? Selbst die Majorin bestreitet, von der konspirativen Nebentätigkeit ihres Freundes irgendetwas gewusst zu haben. Trotzdem wurde sie an einer tschechischen Zeitung mit der legendären Spionin Marta Hari verglichen. Möglicherweise zu Unrecht, wie Šedivý sagt, es sei denn, die Frau oder ihre Vorgesetzten haben Vorschriften missachtet. Wenn an ihrem Arbeitsplatz die gesetzlichen Geheimschutzbestimmungen eingehalten wurden, dann dürfte die Majorin gar keinen Zugang zu Dokumenten gehabt haben, die die Sicherheit der Republik betreffen könnten. Meist handelt es sich um Informationen zu irgendwelchen Abläufen oder zur Ausbildung. Deshalb dürfte die Majorin auf diesem Posten nicht an Informationen zu strategischen Grundsätzen gelangt sein. Dazu sollte sich aber das Ministerium äußern, selbst wenn es nur ein einziger Satz wäre. Auch die tschechischen Geheimdienste halten sich hier jedoch zurück. Immerhin hatte der Inlandsgeheimdienst vor kurzem in seinem Jahresbericht auf die rege Aktivität russischer Agenten in der Tschechischen Republik hingewiesen. Angeblich interessieren sie sich für ein breites Spektrum von Erkenntnissen, von der Wissenschaft über die Wirtschaft bis hin zu militärischen Geheimnissen. Sogar an tschechischer Nukleartechnik soll Moskau interessiert sein. Kenner allerdings bezweifeln das. Tschechische Kommentatoren betrachten die Warnungen vor der aggressiven Aktivität des russischen Geheimdienstes außerdem im Zusammenhang mit den Budgetberatungen der neuen tschechischen Regierung. Der Zwang zum Sparen könnte auch für die Geheimdienste schmerzhafte Folgen haben. Kritiker beklagen, dass die Strukturen immer noch an die Zeiten des Kalten Krieges erinnern. Es gibt neben dem Inlands-, den Auslands- und den Militärgeheimdienst. Wie viel Geld sich hier sparen ließe, ist allerdings unbekannt, denn auch das Budget der tschechischen Dienste gilt als Geheimsache. Vor 6 Jahren ist Lettland Mitglied der NATO geworden. Hauptmotivation die Angst vor dem großen Nachbarn Russland. Eine nicht unberechtigte Angst, wenn man sich die Geschichte Lettlands genauer anschaut. Wie sicher fühlt sich die ehemalige Sowjetrepublik heute? Nun, es sieht ganz so aus, als habe sich die überarbeitete NATO-Strategie durchaus positiv auf das Verhältnis zwischen Lettland und Russland ausgewirkt. Birgit Johansmeier über die etwas entspannten Beziehungen zwischen zwei ungleichen Nachbarn. Ich wohne in Silope an der russischen Grenze und habe mit der Klasse unsere Grenzsoldaten besucht. Ich habe gesehen, wie sie uns bewachen und verteidigen können. Sie sind wirklich mutig und haben mich beeindruckt. Ich habe keine Angst. Seit wir in der NATO sind, müssen wir uns auch nicht mehr vor Russland fürchten. Ich habe gelesen, dass unsere NATO-Mitgliedschaft sogar eine Garantie für Investoren ist. Ich fühle mich sicher in Lettland. An der Fakultät für Europastudien in Riga untersucht Professor Andris Sprutz, wie sich Lettlands Beziehungen zum russischen Nachbarn verändern. Bis vor kurzem habe Moskau die ehemalige Sowjetrepublik wiederholt eingeschüchtert, obwohl Lettland Mitglied der NATO ist. Der Kreml tat sich schwer damit, seine geopolitischen Machtansprüche an der Ostsee aufzugeben. Neuerdings aber habe die russische Wirtschaftskrise ein starkes Interesse am lettischen EU-Nachbarn geweckt, sagt Andris Sprutz. Eine große Rolle spiele auch der neue Umgangston des amerikanischen Präsidenten Barack Obama. Obama hat die internationale Diplomatie revolutioniert. Bush kannte nur die Politik der Abschreckung und teilte die NATO in vollwertige alte und zweitklassige neue Mitglieder ein. Obama übt jetzt den Dialog mit Moskau und ist zu Kompromissen bereit. Da kann Russland nicht mehr mit der Keule in der Hand sprechen. Außerdem pocht Obama auf Solidarität innerhalb der Allianz, nach dem Motto alle für einen. Paragraph 5 der NATO-Strategie garantiert uns im Ernstfall nicht allein zu sein. Der lettische Außenminister Aivars Ronis hat stellvertretend für alle drei baltischen Länder das strategische Konzept der NATO mit überarbeitet. Dadurch fühle sich Lettland endlich als vollwertiges Mitglied der Allianz, sagt er. Gehe es um Bombenterror, Attacken aus dem Internet oder Angriffe auf die Energieversorgung, wer heute Lettland angreifen wolle, nehme es gleich mit allen NATO-Staaten auf. Das hebt unser Selbstbewusstsein, vor allem in der Beziehung mit Russland. Mit der NATO im Rücken können wir uns sogar auf eine breite Zusammenarbeit mit Moskau einlassen. Die garantierte Solidarität in der Nordatlantischen Allianz verleiht uns Flügel, um global mitzuspielen. Nach vierstündiger Patrouille auf der Ostsee legt das Boot der lettischen Küstenwache wieder im Militärhafen von Riga an. Die Schüler haben viel über NATO-Manöver in der Ostsee gelernt und sind beeindruckt von der Marine. Und Angst vor den Russen, die gehöre für sie längst zur Vergangenheit, sagt die 16-jährige Violetta. Ich möchte nicht mehr über die alten Konflikte sprechen. Weder wir Letten haben etwas gegen die Russen, noch die Russen etwas gegen uns. Ich denke, wir müssen gemeinsam unsere Zukunft bauen. Noch allerdings wird dieser Wunsch der 16-jährigen Violetta nicht von jedem Letten geteilt. Tief sitzen die Verletzungen aus 50 Jahren sowjetischer Vorherrschaft. Eine verlässliche Partnerschaft im Nordatlantischen Verteidigungsbündnis wird diesen Heilungsprozess aber sicher unterstützen. Na, wenigstens hier kann die NATO echte Befriedungsarbeit leisten. So viel im Europareport heute.